Komödianten ziehen vorüber, wüst verwitterte Gestalten, mit verblichenen Gewändern, lügnerisch verschminkten Falten. Dieses übertünchte Elend, diese rohe Prahlerei ist doch einmal etwas Neues in dem Eklen einerlei. Nehmt mich mit, ich will das spielen, was mich Welt und Liebe lehrte. Und ihr sollt euch wundern, Leute, wie mein Elend ich verwehrte.